1. Were, die im Glauben gefestigt sind, haben die Verpflichtung, die Schwachen der mitzutragen, die weniger stark sind, anstatt nur unseren eigenen Vorteil zu suchen. 2. Jeder von uns sollte sich bemühen, seinem Nächsten zu gefallen, sofern dies zu dessen bestem Dienten den Aufbau der Gemeinschaft fordert. 3. Denn auch Christus handelte nicht nach eigenem Belieben, vielmehr erfüllt sich in ihm das Schriftwort, das die Beleidigungen der, die Gott schmachen, in selbst trafen. 4. Als, was in der Vergangenheit niedergeschrieben word, dient unsere Belehrung, damit wir durch Ausdauer und den Trost der Heiligen Schriften der Hoffnung festhalten. 5. Moge Gott, der die Quell aller Jedeld und allen Trosts ist, Uke helfen, untereinander einmütig zu sein, so why es der Lehr von Christus Jesus inspricht. 6. Auf dies Weise konnte Gott, den Vater unsers Herrn Jesus Christus, gemeinsam und mit einer Stimme verherrlichen. 7. Nehmt einander die Schau bereitwilligen, so why Christus Uke angenommen hat, damit Gott der Dirch ere erwiesen word. 8. Ich erkle Uke namlich, dass Christus ein Diener der Juden word, im Gottes Wahrhaftigkeit zu beweisen und die den Vorfahren gegeben in Verheißungen zu bestätigen. 9. Die Heiden hingen preisen Gott wegen seines Erbarmens, why es geschrieben steht, die Schau word ich dich unter den Volken loben und deinen Namen besingen. 10. An einer anderen Stell heißt es Sudem, Volker, freut euch gemeinsam mit seinem Auserwählten Volk. 11. Und weiter Word gesagt, lob den Herrn, all Nationen und all Volker sollen seinen Ruhm verkünden. 12. Jesaja prophesied ebenfalls, is Word ein Nachkom aus der Wurzel Isaias kommen, der Aufstedt, im über die Volker zu herrschen und auf in wer den die Heiden eier Hoffnung setzen. 13. Der Gott der Hoffnung erfüllt mit tiefer Freude und Frieden in eurem Glauben, damit your Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes stetig wächst. 14. Mein Bruder und Schwestern, ich bin fest davon überzeugt, dass voller Gut seid, über umfassender Kenntnis verfügt und fähig seid, euch gegenseitig zurechtzuweisen. 15. Denn ich habe euch in diesem Brief einige Punkte sehr deutlich in Erinnerung gerufen, was ich aufgrund der Nähe tat, die Gott mir verliehen hat. 16. Er hat mich dazu berufen, als Diener Christi Jesu für die Heidenvolker tätig zu sein und das Evangelium Gottes wie ein Priester zu verwalten, damit die Heiden ein Gott wohlvollig opfergabe werden, geheiligt durch den Heiligen Geist. 17. In der Gemeinschaft mit Christus Jesus habe ich daher allen Grund, stolz auf meinen Dienst für Gott zu sein. 18. Ich wage es namlich nur von dem zu sprechen, was Christus durch mich bewirkt hat, die Heiden durch Worten tat zum Gehorsam gegenüber Gott zu führen. 19. Dies gesche durch die Kraft von Sachen und Wunden soe durch die Mark des Geistes Gottes. So das ich das Evangelium von Jerusalem bis nach Illyrien vollständig verbreitet habe. 20. Dabei war es mein besonderer Ehrgeiz, das Evangelium nur dort zu verkünden, wo der Name Christi noch unbekannt war, nicht auf einem bereits gelegten Fundament aufzubauen. 21. Vielmehr sollte sich erfüllen, was geschrieben steht, Diogenogen, denen nicht über in verkündet word, sollen sehen, und die nichts gehört haben, sollen verstehen. 22. Dieser Auftrag war auch der Hauptgrund dafür, dass ich bisher immer wieder daran gehindert word, euch in Rom zu besuchen. 23. Daich nun aber in diesen Region in kein neuen Aufgabenfelder mehr sehe und mich schon sieht weilen jaren danach sehne, zu euch zu kommen, plain ich dies nun ein. 24. Sobald ich mein Reis nach Spanien antreet, hoff ich, euch auf dem Weg zu besuchen nach einer Zeit der Gemeinschaft mit euch von euch weitergeleitet zu werden. 25. Momenten Reis ich jedoch zunachs nach Jerusalem den dortigen Heiligen einen notwendigen Dienst zu erweisen. 26. Die Gemeinden in Macedonien und Acharger haben namlich beschlossen, ein finanziell Unterstützung für die Bedürftigen unter den Gläubigen. In Jerusalem zu sammeln. 27. Sie haben dies freiwillig getan, obwohl sie es ihnen gewissermaßen schuldig sind, denn wenn die Heiden und den geistlichen Guten der Juden teilhaben, sind sie auch verpflichtet, ihnen mit materiellen Guten zu dienen. 28, sobald ich dies aufgebeerdigt und ihnen den Ertrag der Sammlung sicher übergeben habe, wird ich auf dem Weg nach Spanien bei euch vorbeikommen. 29, ich bin gewiss, dass mein Besuch bei euch mit der ganzen Fuhl des Segens Christi verbunden sein wird. 30, ich bitte euch jedoch inständig, Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und die Liebe des Geistes, mich in meinem Kampf durch ihr Gebet zu Gott zu unterstützen. 31, betet darum, dass ich vor den Ungläubigen in Juda gerettet werden, dass mein Dienst für Jerusalem von den dortigen Heiligen Wohlwollend angenommen wird. 32, dann kann ich, wenn es Gottes Will ist, mit Freude zu euch kommen und in ihrer Gemeinschaft neue Kraft schöpfen. 33, de Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen.